Telekom, Fernsprecher Seestraße 24, Ahlbeck an Radio Aphorie. Zu meiner derzeitigen Ausrüstung gehört ein selbstgemachter Hinweiszettel, der hier mit Tesafilm am Fernsprecher angebracht ist, mit der Aufschrift Suche 1 bis 2 Zimmerwohnung in den Kaiserbädern und Umgebung ab 1.3.2008 bis maximal 450 Euro warm für ein dauerhaftes Mietverhältnis. Und unten drunter ist eine Mobiltelefonnummer angegeben. Ansonsten, außer einigen Touristen, die hier die stürmische Seestraße herunterschlendern und einigen gepackten Autos hier in der Seestraße, keine besonderen Vorkommnisse. Ahoi.